Bayern 2. Hörspiel. Am Königsweg von Elfriede Jelinek. Teil 1. Vespasian? Nein, nicht der. Cola di Rienzo? Der schon eher. Aber nein, ich schaue mir das Foto an. Der auch nicht. Von wem will ich da überhaupt sprechen? Darüber muss ich mich mit mir verständigen. Erstmal würde sich ja Schweigen anbieten. Das wäre mir lieber. Es macht keine Arbeit. Blind sein, auch sehr praktisch. Lasst von mir ab. Das macht ihr ohne dies. Lasst von mir ab, denn ich bin krank und verstehe nichts. Ich sehe nicht. Ich sehe doch. Nein, nein, nein, doch nicht. Netz haut vor, noch ein Tor! Ich, arme Blinde, verstehe nicht, was ich da bestellt habe. Ist das ein Vogelhäuschen? Oder die neue Garage, zumindest der Carport, den ich mit Efeu zuwachsen lassen will, falls es das überhaupt ist, was ich bestellt habe. Falls ich das bestellt habe, was ich bekommen habe. Ich weiß nicht, was kommt. Von meiner Mutter will ich nicht sprechen. Niemals. Wie es jetzt mit ihr bestellt ist, interessiert mich einen Dreck. Ich werde das auch nicht ausführen. Was ich ungewollt verschuldet habe. Also der König hat mehr am Kerbholz. Er ist derzeit beschäftigt. Er muss Millionen Kerben in seine Pistole schnitzen. Natürlich nicht in den Lauf. Der ist zu hart. Aber einen Lauf hatte der. Unglaublich. Das glaubt wirklich keiner. Und alle seine Verwandten sind nicht gekauft. Sie kaufen selbst ein. Wenn Sie mal die Sonne sehen wollen, dann fahren Sie hin. Dann sehen Sie sie heute. Nein, ich erwähne meine Mutter nicht. Des Vaters Mörderin. Doch, ich habe mitgeholfen. Vielleicht war es sogar mehr als Hilfe. Achtung, hier kommt der neue König. Schnell das Gerät aufdrehen. Sieh zu, du blöde Kuh, dass du ihn nicht mit Schmach bedeckst. Pass auf, dass er dich nicht aus dem Land treibt. Aber es ist doch ein anderes Land, in dem ich bin. Ah, dem fällt schon was ein. Nein. Das andere Land kauft er nicht. Er konzentriert sich auf sein Zuhause. Ich halte ihm die Hand vors Gesicht. Er sieht sie nicht. Er hat vorher schon nichts gesehen. Das ist der Beweis. Da steht er. Und es bleibt kein Licht für mich. Ein Jammer. Dennoch, ich spreche. Nein, ich weissage. Nein, ich wasche weiß. Nein, das auch nicht. Ich sage nur, niemand anderer hat es getan. Keine Ahnung was. Der König sieht mir nicht danach aus, als würde er überhaupt irgendwas tun wollen. Außer Schulden machen. Daran sind aber auch wir schuld. Er hat sich Geld geliehen in der Gewissheit, dass er es mit einem Abschlag zurückzahlen wird. Der Abschlag wird ein neues Loch aufreißen. Er ist mit den Schulden sehr gut gefahren, sagt er. Natürlich war er ein Draufgänger, aber es hat sich für ihn ausgezahlt. Es war gut für ihn. Geht, Kinder, geht. Oder geht nicht. Ich bin keine Medea, nein. Auch keine Elektra. Kinder würde ich nicht umbringen. Mama schon. Doch diese Aufgabe habe ich delegiert an einen Bruder, den ich nicht habe. Der König delegiert ja auch alles. Doch es gibt genauso Dinge, die er selbst in die Hand nimmt. Nicht, was Sie meinen. Er zahlt mit gleicher Münze zurück. Wenn ihn jemand reinlegt, dann legt er ihn auch rein. Aber 10-mal so mies, das tut ihm gut. Mann, ist das ein Gefühl. Oh, macht doch, was ihr wollt. Aus des Mannes Munde werdet ihr hören, dass er nicht töten, sondern aufbauen will. Viele Häuser? Noch mehr Häuser. Und was tut der Platz hier? Der hat doch Löcher. Löcher? Die Sau. Hat er den etwa auch gekauft? Den Platz? Also den hat er sicher günstig gekriegt. Mit dem Platz lässt sich nichts anfangen. Er ruft jetzt in Schottland an, weil er dort einen anderen Platz kaufen möchte. Vorhin hat er in Argentinien angerufen. Oder er wurde angerufen. Jetzt wird immer er angerufen. Er muss sich keine Sorgen machen. Alle wollen mit ihm Umgang pflegen. Und gleich fragt er wieder, ob er auch dort endlich was bauen kann. Der Tag lacht golden. Das Haus lacht auch golden. Es ist alles Gold, was glänzt. Was? Dieses Haus dort auch? Das sieht aus, als ob es weder Regen, noch Sonne, noch Licht je dulden würde. Und es ist aus purem Gold. Vorher musste was abgerissen werden, doch das sieht man jetzt nicht mehr. Natürlich nicht, weil es die Menschen zum Golde drängt, bis sie daran hängen wie Lametta am Christbaum. Was spricht denn der Gott? Was sagt er? Jetzt können Sie ihn ja endlich sehen. Er sagt Ihnen eine glänzende Zukunft voraus, was Sie schon vorher gewusst haben. Dazu brauchen Sie keinen Gott. Eine Zukunft, die jetzt keine mehr ist, sondern Gegenwart. Ihren Gegenwert werden Sie aufgewogen bekommen. Nicht in Gold, das haben Sie schon. Nichts kann Sie aufwiegen. Und nicht einmal das wiegt auf, was Sie gesagt haben. Es hat alles Gewicht. Doch wer soll das heben? Nur Kurzsichtigkeit und Nörgelsucht konnten meinen, hier komme eine bestimmte, wenn auch willkürliche Weltanschauung von einem hinreichend Gewalttätigen zur Geltung, der seine Anschauung jederzeit entschlossen durchsetzen würde. Schon fängt er damit an. Den Schläger hat er bereits aus der Packung gezogen? Hilfe! Mein Selbstbewusstsein wird jetzt auch lebendig. Und an das Gefühl, sich gut zu fühlen, werden auch Sie sich noch gewöhnen. Zur Sicherheit machen wir jetzt noch eine völkische Prägung drauf. Und ab geht die Post. Dort drüben werden diese Münzen ausgegeben. Schauen Sie. Bei den Selbstbewussten ist auf beiden Seiten dasselbe drauf. Diese Münze gilt immer nur für den Überbringer. Aber kaufen kann er sich nichts dafür. Er ist selbst gekauft und hat auch noch für sich bezahlt. Ein seltenes Kunststück. Allein die Wohltätigkeit im Namen des Vaters und seiner beiden Söhne, die wie Bäume in den Himmel gewachsen sind und keiner hat's gemerkt, kostet schließlich was. Es soll ja auch was erreicht werden. Ein Vater hat jeder, ob er ihn kennt oder nicht. Doch diesen Vater können Sie erwerben. Falls Sie es mit Ihrem Erwerb überhaupt können. Das geht alles Hand in Hand, die beide aufgehalten werden. Die eine zerrt hierhin, die andere dorthin, damit das Geld hineinregnen und Segen bringen kann. Diese Hände sind stets offen. Ihre Besitzer sind es nicht. Sie sind nur einnehmend. Nein, nein, sagen Sie es bitte noch einmal, dann verstehen wir besser, was nicht verstanden werden soll. Nörgler weg! Jammerer, in die Hose mit euch! Lasst unter euch, aber da ist ja kein Platz mehr. Das unten, das seid ihr selbst. Was ist es, was hier vollzogen wurde, weil so viele andere gemeinsam dran gezogen haben? Ist das eine Folge? Nein, ein Erfolg. Nein. Ein folgenechter Ausdruck. Also Ausbruch oder Ausdruck, was jetzt? Ein Ausdruck des Wesenswillens. Nein, des Wesensunwillens der Subjektivität des Subjektes. Der Subjekte, die alle miteinander gar kein Bewusstsein haben. Und wenn man bewusstlos ist, dann kann jeder an einem herumschneiden. In einen hineinstechen. Bohren. An einem herumkratzen. Man spürt es nicht. Da greift etwas. Jetzt greift es noch daneben, leider. Aber es greift unverdrossen. Es umgreift das ganze Fühlen, denn mehr als fühlen ist es ja nicht. Mehr als fühlen können die nicht, die sie gewollt und erwählt haben. Das Weltanschauliche wird jetzt für die, welche die Welt nicht kennen, weil sie sie sich noch nie angeschaut haben. Das Weltanschauliche wird... Na, was wird es? Sagen Sie es schon. Es wird. Schauen wir es uns einmal an. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe auf jeden Fall was anderes. Eine andere Weltanschauung. Der König wird jetzt sagen, was oft gesagt wurde. Das Alter ist ein Massaker. Das Alter ist ein Massaker. Jetzt sind sie nicht mehr zum Anschauen. Schrecklich. Dann verstecke ich mich halt hinter meiner Weltanschauung, mit der ich schon oft angegeben habe. Das Weltanschauliche. Es wird jetzt selbst zur maßgebenden und einzigen Weltanschauung, die wir haben. Wir haben ja auch keine andere Welt, die wir uns anschauen könnten. Und jetzt zeigen Sie sich endlich. Sie sind doch ganz ansehnlich. Warum verstecken Sie sich? Oh Gott! Jetzt begreifen wir, wieso Sie sich vor uns versteckt haben. Es war wegen der Frisur. Sie brauchen einen neuen Coiffeur. Sie sind ein Greuel. Und besser auch, Ihr Mund bleibt zu. Wenden wir uns lieber denen zu, die sich nicht verstecken müssen. An die das Dunkel des Todes noch nicht Hand angelegt hat. Die noch nicht angekratzt worden sind. Ob sie noch ein bisschen halten werden. Wer sind die, welche da plötzlich auftauchen? Sie machen sich frei. Sie winden sich los. Sie überwinden sich. Nein, das nicht. Sie bedecken unser Schweigen und schreien. Sie schreien alles heraus, was sie wissen. Zum Glück dauert das nicht lang. Nur bis die weiße Farbe getrocknet ist, mit der sie sich getüncht haben, falls sie ursprünglich eine andere Farbe hatten. Hoffentlich deckt die so gut wie auf dem Kübel angegeben. So, da sind sie. Keine Minute zu spät. Endlich! Sie zeigen sich und ihre Weltanschauung, die jemand wie Sie gar nicht hat. Sie befindet sich unter der Tünche. Ob wir das noch einmal überstreichen müssen? Zumindest überlegen. Die Anschauung sucht nach jemandem, der eine braucht. Die meisten haben schon eine. Sie haben genug für sie bezahlt. Jetzt ist sie endlich was wert. Was sind das für Kräfte, die jetzt wirksam werden? Was Sie nicht sagen, da hängt einer am Baum? Das kann nicht kollektive Gewalt sein. Nein, nein. Und dort gehen ganze Rudel über die Grenze. Ganze Scharen. Waffen zu Menschenscharen! Da fehlen aber noch ein paar Menschen, um das aufzuwiegen. Es gibt ja mehr Waffen als Menschen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn kollektive Kräfte walten, dann haben sie sich bereits zusammengeschlossen und legen los. Auf geht's. Die gewalttätige Einmütigkeit. Hat die das bewirkt? Offensichtlich. Doch diese Einmütigkeit verschwindet zur Gänze hinter den Mythen und Lügen, die aus dem Fernseher quellen. Der Mann spricht. Er ist seine eigene Religion. Die, die Sie haben, können Sie jetzt wegschmeißen. Gott ist da. Unterschätzen Sie ihn nicht. Sie werden ihn noch brauchen. Und dann sollte er doch bitte mächtig sein. Sonst sind Sie verloren. Bedenken Sie auch... Das ganze Kapital! Nein, nicht das. Das können Sie sich nicht vorstellen. Und auch nicht bedenken. Bedenken Sie lieber das aufgestaute Hasspotenzial. Das aufgestaute Misstrauen. Und wenn die Menschen daraus schöpfen, entsteht ein neues Geschöpf. Entsteht der König, der auf Gewalttätigkeit seiner Nachbarn jederzeit vorbereitet ist und die Nachbarn zu den Nachbarn daher wieder zurückschicken wird. Danke. Alles, was der Nachbar tut, bestätigt uns nur, dass der Nachbar aggressive Tendenzen hat. Wir schieben ihn ab. Oder wir sind genauso aggressiv zu ihm. Oder mehr. Oder öfter. Da er das ja gegen uns plant, ist das nur gerecht. Die Gewalt, auf die wir uns vorbereiten, indem wir sie gegen die Gewalttätigen wenden, bevor sie sich gegen uns wenden. Die Gewalt hat eine solche Kraft, dass sie unmöglich von selbst verschwinden wird. Sie ist da und bleibt da. Das Leben läuft ab. Die Menschen gehen fort. Das Leben ist unerklärlich. Es ist mir unerklärlich, wieso das Leben sich bewegt. Wieso es keine Ruhe gibt und sich dauernd etwas anschauen möchte. Die Anschauung weitet sich aus. Es geht alles zu schnell um eine solche oder eine andere. Die zählt aber nicht. Eine solche Anschauung zu gewinnen. In dieser Lotterie haben wir schon verloren. Entziehen Sie den Menschen die Gewalt. Und die werden sich als erstes gegen Sie wenden, um Sie wieder zurückzukriegen. Die Gewalt ist ihr liebstes Hobby. Und sie ist auch ein schöner Beruf. Sie wählen zwar, doch sie wissen nicht, wen sie gewählt haben. Obwohl sie es doch selbst getan haben. Sie haben einen mit einer gewissen Anschauung gewählt, in der Hoffnung, er würde ihnen die Gewalt lassen. Das Einzige, das sie haben. Und üben. Und ausüben. Sie machen sich frei. Sie winden sich los. Sie wenden sich gegen alle. Und nachher wird es mit Schweigen bedeckt. Wie ein Hundehaufen mit Blättern. Und dann tritt der Nächste rein. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Doch fragen Sie den Koch. Die Unerklärlichkeit des Lebens erklärt, warum wir uns nichts anschauen können, ohne dass es uns erklärt wird. Woran liegt's? Im Netz hat es vorhin doch noch ansehnlich ausgesehen. Aber jetzt ist alles weg. Auch die Aussicht auf eine Anschauung. Sogar die, auf die wir so gehofft hatten. Der König hat genau die gleiche. Von deren hohen Ross aus wir immer nur etwas gewinnen können, das sonst keiner will. Wer hat sie denn? Wo ist sie? Einer muss sie ja haben. Bitte, wer? Die Welt muss einfach angeschaut werden, damit man eine Weltanschauung bekommt. Sie haben keine. Woher sollten Sie sie auch haben? Sie bleiben ja nur zu Hause und fürchten sich sogar vor roten Ampeln. Dabei wären sie ausgerechnet bei einer grünen, da sie sich sicher glaubten, fast überfahren worden. Uns kann sowas nicht passieren. Wir rechnen jederzeit mit einem Angriff, um ihm zuvorzukommen. Wir richten uns nach dem König und haben nun seine Anschauung übernommen. Sie war genau wie unsere, nur mehr davon. Mehr Anschauungen. So hat er was zum Wechseln. Wie welche? Er redet uns ein, wir hätten schon vorher gedacht, wie er, der nie denkt. Alles, was wir schon vorher gehabt haben, kehrt als Drohung zu uns zurück. Noch mehr Gewalt. Der König hat die Gewalt und bringt sie auch. Und er ist nicht dafür zu teilen. Das hat er gerade endgültig entschieden. Und damit macht er sie gültig bis zum Ende. Und alle anderen verfallen. Sind verfallen. Die Gewalt ist nämlich nichts Äußerliches. Falls Sie an Kindern beobachtet haben sollten, wie sie Schaufel und Sandkübelchen teilen, freiwillig. Und dennoch, im nächsten Moment schon fliegt dem Spielkameraden der ganze Eimer mitsamt Inhalt ins Gesicht. Die Gewalt ist nicht oberflächlich, obwohl wir das gern glauben wollen. Sie verschmilzt. Sie ist längst verschmolzen. Sie geht sehr tief hinein und dann hinunter. Von dort kommen dann dunkle Kräfte heraus und verschmelzen mit ihrem Krebs. Ihren Verlusten an Menschen und an der Börse. Dem Erdbeben in Italien oder wo immer. Sie trifft auf ihre eigene Gewalt, die auch allzeit bereit ist, hervorzubrechen und alles niederzumähen. Obwohl dieses Gras, das sie nicht haben wollen, das sie daher auch beim Nachbarn nicht haben wollen, dieses unschuldige, untadelige Gras, das ja nichts tut als wachsen. Ja, der Löwenzahn drinnen leider auch. Obwohl dieses Gras ihnen gar nichts getan hat. Außer, dass es halt da war und ihnen den Löwenzahn auch in ihrem Garten beschert hat. Und das hat ihnen nicht gefallen. Her mit dem Schnitter! Her mit dem Meer, der einen solchen Radau macht. Er fährt mit Benzin und kein Mensch überprüft seinen Auspuff, was da herauskommt. Bei den Autos macht man das schließlich auch. Überprüfen und den Motor der Überprüfung anpassen. Die Überprüfung kann sich schließlich nicht dem Motor anpassen. Sehen Sie, schon an mir können Sie sehen, wie Gewalt auf Gewalt in mir trifft, die immer vorhanden ist und wartet. Sie wartet, dass sie heraus darf. Dem Nachbarn fliegen die Blätter meiner Bäume um die Ohren. Fein. Das geschieht ihm recht. Das gebührt ihm für sein blödes Gras. Ich weiß nicht, warum das Gras blöd sein soll. Doch so weit reicht mein Verstand nicht. Selber blöd. So weit reicht mein Verstand nicht, dass ich das jetzt begrüne. Nein, begründe. Kein Verstand reicht mehr nach etwas. Keiner streckt die Hand nach etwas aus. Wir haben verloren. Mein Verstand versteht, warum das Gras so ist, wie es wächst. Aber dieses Gras samt dazu passendem Unkraut reicht eindeutig weiter. Es reicht bis zu mir. Es reicht mir die Waffe, die ich prompt gegen das eklige Unkraut richte. Das muss weg. Alles muss raus. Und Abzug. Also starten den Meer, nicht wahr? Hab mir dabei schon wieder eine Blutblase am Handballen geholt. Dort, wo die Hand aufhört und die Fingerchen zu arbeiten beginnen wollen und nicht können. Es gibt für sie nichts zu tun. Sowas spüre ich gar nicht. Dann bin ich ganz auf fremdem Grund. Das hatte ich ja vor. Wo ist die Gewalt? Such das, Balli! Da ist sie ja. Fein. Die können wir gut brauchen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Falls Sie Ihre Weltanschauung suchen, ich habe sie nicht. Habe mir die Welt nicht anschauen können. Wir anderen haben sie aber. Darauf können Sie sich verlassen. Sie können sie oder eine ähnliche, welche wir gerade da haben, jederzeit bekommen. Sie können das Weltanschauliche bekommen. Nein! Diese Welt ist ja nicht zum Anschauen! Furchtbar. Nehmen Sie unsere Brille von unserem Markenoptiker. Nicht von dem anderen, der Marken zwar führt, doch sie sind alle abgelaufen. Alle Modelle haben sich die Sohlen bereits abgelaufen. Ja, aber was bleibt denn den ärmeren Schichten übrig, wenn Sie auch was sehen wollen, das Sie nicht verstehen? Schauen Sie durch dieses zertifizierte Glas. Die Fassung ist egal, die können Sie auch verlieren. Das Glas ist einschneidend, entscheidend. Dann sehen Sie besser. Noch einmal, ich erinnere mich aber nicht ans erste Mal, welches schon mehrmals vorgekommen ist und sich vorgedrängt hat, als wäre es wieder neu oder wie neu. Sie können das Weltansehnliche, nein, das haben Sie zwar auch, doch das Weltanschauliche soll es jetzt sein, das soeben zur Weltanschauung geworden ist, das können Sie sich an den Hut stecken. Und so zeigen Sie sich jetzt der Welt, damit Sie vorgereiht und deutlich erblickt werden können vor der Aussichtsplattform. Diese Aussicht sieht wirklich gut aus. Besser als unsere Aussichten. Ob wir sie wohl bekommen werden? Nein. Ihnen zeigt sich die Welt heute nicht. Kommen Sie morgen wieder. Der Vorkämpfer zeigt sich, weiß aber nicht, wofür er gekämpft hat. Warum und wieso er vor allen anderen sein sollte, das versteht er nicht. Er kann kein Vorkämpfer sein. Er weiß ja gar nicht, wofür er kämpft. Er hat sicher öfter gemeinsam mit seiner ansehnlichen Frau um Anschauliche gekämpft. Hat sie meist auch bekommen. Er kann alle bekommen und seine Finger in sie reinstecken. Überall kann er seine Finger drinnen haben. Alle und alles kann er bekommen. Er zeigt sich uns. Schauen Sie nur hin. Scheuen Sie diesen Anblick nicht. Sie werden noch Schlimmere zu sehen bekommen. Er zeigt sich uns als Vorkämpfer einer bestimmten politischen und völkischen Prägung. Blödsinn. Völkisch nicht. Denn das Völkische muss er nicht betonen. Es gibt ja überhaupt nur ein einziges Land, ein einziges Volk. Klar, wir sind ja nicht bei den Deutschen. Ja, dort waren wir. Das ist vorbei. Das Völkische fällt schon mal weg. Er kann ich oder wir sagen, vielleicht sagt er auch das Volk. Aber das sind schon wir. Entschuldigung, wir sind natürlich ein anderes Volk. Keins, das wir waren. Aber eins und einig sind wir auch nicht. Genauso wenig wie das Volk. Das Reich. Und der neue Führer. Dass er neu ist, zeigt, dass er nicht gefährlich ist, denn die gefährlichen Führer waren schon dran. So viele mussten sich nach uns richten, um uns zu richten. Was jedoch vorbei ist. Ja, da kann man nichts machen. Also gut, der Vorkämpfer ist endlich da, er ist angekommen. Die Urnen haben ihn bestimmt. Als man sie auskippte, war keine Asche drin. Seltsam. Er hat sich vorgekämpft. Sein Mund öffnete und schloss sich wieder. Das geht uns allen so. Und jetzt kann keiner mehr gegen ihn kämpfen. Er ist zu weit vorn. Man sieht ihn kaum noch. Wind und Nebel sind seine Verbündeten. Man sieht nichts. Man wird vom neuen Wind verblasen, wie seine Rede. Na, vielleicht ist er bald wieder verschwunden. Dann sieht man ihn gar nicht mehr. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, ihn nicht zu sehen. Weil man an der falschen Stelle gesucht hat. So, Volk, wählen Sie jetzt Ihren Vorkämpfer. Ach, auf den Vorkampf kommt's eh nicht an. nur auf den Hauptkampf. Und er bestreitet ihn? Er bestreitet alles. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, alles abzustreiten. Ja, auch die Universität für Häuserverkauf, welche aber immer nur Menschen verriet und verkaufte. Das wird jetzt abgegolten. Aber auch das wird er euch vergelten. Irgendwann kommen auch Sie garantiert als Erste dran, wenn Sie sich brav anstellen. Wenn Sie sich geschickt anstellen, wobei auch immer. Doch hier ist Ihr Vorkämpfer. Ich habe ihn persönlich zur Sprache gebracht. Seither spricht nur er. Dem müssen Sie jetzt einfach nur zuhören. Danach dürfen Sie ihm von mir aus nachrennen. Und die Sache hat sich. Wer mich liebt, der folge mir nach. Aber allen anderen auch. Was er nun wieder nicht wollte. Haben Sie schon gewählt? Wir haben schon. Vielen Dank. Morgen kommt ein anderer dran. Es wird allerdings eine Weile dauern, bis morgen ist. Und dann wird ein anderer Morgenluft wittern und heraufsteigen zu uns. Ist das nicht nett von ihm? Und im Grunde werden auch die Gegner und die Rückwärtsgewandten irgendwie vorankommen. Wissen aber nicht, wohin. Nein, umzudrehen brauchen sie sich nicht. Das sind solche, die an ihrem Rücken die Scheinwerfer angebracht haben, anstatt vorne, damit ihnen keiner in den Rücken fällt, wenn sie ihr Feld bestellen, das jetzt der Bank gehört. Ja, das Haus auch. Das haben schon die Vorwärtsstreber genommen, die alles so haben wollten und ihnen weggenommen haben, weil sie es woanders nicht bekommen konnten. Sie konnten es nicht hinbekommen, so wie es einmal war und wohin sie hartnäckig zurück wollen. Das Auto haben Sie ja noch. Es ist hochbeladen mit Habseligkeiten, für die Sie kein Haus mehr haben. Das hat jetzt die Bank. Gut so. Die Zinsen waren höher als das Haus. Als das Haus wert war. Sie, wenn Sie noch mehr auf Ihr Autodach draufpacken, gibt's ein Autodafé. Da geht alles in Flammen auf, weil das Auto nicht mehr atmen kann. Keine Ahnung, woher es dann den Sauerstoff nehmen wird. Was brauchen Sie einen Vorkämpfer, falls Sie eh nur zurück wollen, wo der Bretterzaun mit dem schiefen Verkaufsschild Ihnen die Sicht versperrt? Ihr eigenes Haus würden Sie wohl eher nicht zurückkaufen, oder? Kein Haus mehr, kein Schutz mehr. Keine Wahrheit. Kein Besitz. Sagen Sie, prüfen Sie mich jetzt. Ich kann es erklären, wieso wir alle den Banken gehören, die zuvor gerettet werden mussten. Denn wären Sie nicht gerettet worden, wären ja wir gerettet gewesen. Fahren wir fort. Das müssen wir sowieso. Nur mit dem schweren Anhänger ist es etwas mühsam. Unser Zugfahrzeug ist zu schwach dafür, obwohl mit uns die alte Zeit davonzieht. Die neue sehen wir nicht mehr. Wir sehen sie nicht mehr. Andere sehen sie noch nicht. Gehen Sie ruhig durch die Menge hindurch. Sie wird sich nicht vor Ihnen teilen. Und sie wird nicht mit Ihnen teilen. Sie können Ihren Führer derzeit nicht sehen, weil Sie dermaßen blind nach vorne stürmen. Weil Sie glauben, dort gibt's was gratis. Sie wissen aber nicht was. Sie wissen bloß, dass dort was verschenkt wird. Ein Wahlgeschenk, das nicht ein Geschenk Ihrer Wahl ist. Aber wer schaut schon nach, wenn etwas gratis ist? Das mit den Geschenken macht er, damit Sie glauben, Sie können ihm nachlaufen. Dabei ist er längst hinter Ihnen her. Wenn der nach vorne drängt, gibt es einen Zusammenhalt. Nein, den Halt hat es davor gegeben. Jetzt gibt es einen heftigen Zusammenprall. Einen Zusammenstoß zwischen denen, die zurückdrängen, weil ihr Anführer ja hinter ihnen ist, und denen, die nach vorn drängen, weil sie noch nicht kapiert haben, dass er jetzt von hinten anschiebt. Wenn Sie nur wüssten, wohin? Na, na, na, na, na, na, na. Jetzt machen Sie ihn bloß nicht zum Sündenbock, nur weil Sie nicht wissen, wo er ist. Oder hat der sich etwa von hinten verdünnisiert? Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist er denn hin? Wir machen ihn zur Sau. Zu der Sau, als die vorher wir immer durchs Dorf getrieben wurden. Denn bis in die Stadt haben wir es nicht geschafft. Die Stadt hassen wir. Weil sie uns nicht aufgenommen hat. Nicht einmal in ihre Nähe hat sie uns gelassen. Jetzt üben wir Gewalt aus. Das ist das Wesen der Gewalt, dass sie Hingabe verlangt. Äußerste Hingabe. Ja, auch Übung, sonst könnten wir sie doch nicht ausüben. Die Gewalt ist in uns. Sie ist bereits in uns. Wir haben uns ihr hingegeben und dann war sie gar nicht unser Liebhaber. So einen entsetzlichen Typen hätten wir nie haben wollen. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Sein Haar? Das wollten wir nicht. Das haben wir nicht gewollt. Wir haben ihn aber bekommen und jetzt befindet er sich in uns. Wir opfern uns für ihn. Wir opfern uns ihm. Doch dieses Opfer versöhnt ihn nicht. Er will in seinem Wolkenkuckuckskratzer wohnen bleiben. Dort, wo das viele Gold ist. Ich glaube, das ist nicht echt, weil es so viel ist. Und von dort her wird er uns Ordnung verordnen? Bitte, Sie Anlasser des Gefühlsgenusses, steigen Sie ruhig aufs Gas. Wollten Sie denn nicht auch genau dorthin? Zurück? Nach hinten? Was drängeln Sie dann so? Das verstehe ich nicht. Aber was verstehe ich schon? Da wird einer vorbeigetragen. Keine Ahnung. Es wird wohl der Gegner und der Rückwärtsstrebende an sich sein, der seine Verstrebungen sucht, sonst fällt er um. Also, die werden von der Weltanschaulichkeit des Menschen getragen, nicht wahr? Nein, nicht wahr. Das hatten wir schon mal, dass etwas nicht wahr war. Wir es aber dennoch behaupteten. Der Mensch trägt also seine Weltanschaulichkeit auf dem Rücken, egal, ob sie anschaulich ist oder nicht. Die Welt ist immer da? Besser, er schaut sich die Welt einmal in Ruhe an, bevor ihr Besitzer kommt und uns mit einer Waffe bedroht. Doch wir haben unsere eigene Waffe. Weil jeder eine hat. Jeder seine. Jeder hat seine Fakten und jeder andere hat auch seine Fakten. Aber andere? Natürlich sind die nicht gleich, aber sie sind alle beide wahr. So hat jeder eine Waffe gegen jeden. Eine Selbstverständlichkeit. Es wird uns gesagt, er werde nie erwählt werden. Und das haben wir geglaubt. Er wird selber wählen dürfen, aber erwählt wird er nie sein. Das haben sie uns garantiert. Und jetzt soll der Garantieschein schon abgelaufen sein. Der läuft doch erst in 2 Jahren ab, wenn das Gerät auseinanderfällt. Das ist so eingeplant. So können Sie zuschauen, wie die lügnerischen Bedeutungen, etwas würde ewig halten, an Ihrer eigenen Sollbruchstelle zunichte werden. Und Sie können auch erkennen, welche Kraft Sie hatten, jetzt, da es zu spät ist. Und Sie das Gerät, das nicht durch Ihre Gewalt, sondern von ganz alleine kaputt gegangen ist, entsorgen müssen. Und dann müssen Sie sich noch mehr Sorgen machen. Das ist jetzt alles überholt. Es ist nicht überholt worden, denn dann wäre es ja wieder wie neu. Die haben sich ihren Sieger berechnet. Wer sind die überhaupt? Und wer ist der Sieger? Der Mann der Gewalt, der er selber gleichgültig gegenübersteht. Er wendet sie an, aber sie wird nicht auf ihn angewandt. Da kann er sicher sein. Sie haben ihn als Sieger berechtigt. Und da ist er schon, der Sieger. Und seine gesamte Familie, die kommt ja noch dazu. Auch wenn sie einmal vielleicht nicht kommt. Obwohl das Fernsehen immer schon da ist. Das ist schon vorher da. Es muss sich ja auf den Sieger einstellen. Es muss die Schärfe auf ihn ziehen, was heute recht schnell geht. Der König ist schon scharf genug. Und die Besinnungslosigkeit des Berechnens seiner Anhänger, jener, die ihn gewählt haben, tritt auf dieser frisch ausgedruckten Quittung, welche aus einer Registrierkasse quillt, klar zutage. Und sie stimmt nicht, die Quittung. Es ist zu wenig angeführt und abgeführt worden. Denn Anhänger allein ist zu wenig. Einen Anhänger kann jeder PKW haben, wenn er nur stark genug ist, einen Tennisball auf der Anhängerkupplung zu tragen. Ich sehe dessen Zweck nicht. Aha, sehen kann ich ihn noch immer nicht. Aber er dient dazu, dieses unter der Stoßstange hervorragende Teil beim Einparken zu schützen, also die anderen Fahrzeuge vor ihm zu beschützen. Oft glaubt man ja, man schützt sich selbst und dann schützt man andere. Peinlich. Oft kann er es nicht, den Tennisball tragen. Den Anhänger ziehen. Keine Ahnung. Ich sagte es schon, wenn der Fahrer zu schwach dazu ist, dann zieht der Anhänger die Zugmaschine, oder? Nicht umgekehrt. Einen Anhänger kann man verlieren. Man muss nur der Anhängerschaft Ausdruck verleihen. Das ist hiermit geschehen, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, und diese Ohnmacht. Nein, ich meine natürlich diese Besinnungslosigkeit. Wie ich vorhin schon sagte, diese ohnmächtige Besinnungslosigkeit, die wir jetzt feststellen, ist in das historisch Überlieferte verkleidet worden. Wie die Klinik-Clowns mit ihren roten Aufstecknasen. Man sieht nicht mehr genau, wer dahinter steckt. Doch man ahnt es, falls man die betreffende Person kennt. Das Licht wird diffus. Jeder sieht etwas anderes im Hintergrund, durch den Nebel hindurch. Etwas, das aussieht, als wäre es immer schon da gewesen, als wäre die Macht ewig, die dahinter steckt. Was sie ist. Als hätte es das alles nicht schon immer gegeben. Als hätten die Leute immer schon die Wahrheit eines anderen gekannt und verurteilt und darin nie die eigene Wahrheit erkannt. Dabei ist die Wahrheit nur dazu da, dass man sie erkennt, egal als was sie sich verkleidet hat und wäre es nur an einer kleinen, unwichtigen Stelle, an der Türme niedergefallen sind. Das war ein guter Gedanke, allerdings nicht meiner. Wieso ist das Überlieferte jetzt nicht geliefert worden? Schon wieder nicht. Wir haben es doch vor 3 Wochen mit unserer Kreditkarte bezahlt. Obwohl unser Kredit längst aufgezehrt ist und wir uns nichts dafür kaufen konnten und uns selber liefern lassen müssen. Drohnen, von Drohnen, zu Drohnen. Ein Sieg der Bequemlichkeit? Die Besinnungslosigkeit ist aber sinnlos. Wir haben völlig ohne Grund unsere Besinnung verloren. Und wenn wir uns besonnen haben, dann hat es uns nichts genützt. Oder es ist dann zu spät. Das Besinnen nützt nie was. Es ist wie durchgekauten Kaugummi aufheben und nochmal durchkauen, mitsamt dem Dreck, der daran klebt. Das, was überliefert ist, kann gar nicht mehr geliefert werden. Es ist aus. Es ist nicht ausgegangen. Es ist ja schon da. Allerdings anders, als es je gewesen ist. Man erkennt es nicht wieder. Es hat komplett seine Form verloren. Was sagt der König? Wir sollen ihn fortschaffen. Ihn verstecken. Ihn töten. Ins Meer werfen. Was weiß ich noch alles? Das meint er nicht ernst. Keine Sorge. Wir sollen uns nur daran gewöhnen, dass er genau das mit anderen vorhat. Der König wendet gegen sich Gewalt an, nur damit wir uns daran gewöhnen, dass diese Gewalt später gegen uns gewendet werden wird. Und kein Opfer wird uns wieder versöhnen. Und die Vorstellung, nein, die Vorlesung, dass jeder Mann und Frau zugleich sein kann, wenn er nur will. Ganz wie gewünscht. Nichts ist ja festgelegt. Nur für die Ewigkeit droht uns allen dasselbe. Diese Vorstellung findet heute in einem anderen Hörsaal statt. Nur hören werden wir sie nicht, obwohl das Bildmaterial vorhanden ist. Die Vorlesung wird abgesagt und auch sonst sagt keiner was. Der einzige Unterschied zwischen dem König und seinen Gegnern? Und hier kann der eine nicht der andere sein. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Und zwar für gute Kinderkost. Hip, hip, hurra! Der einzige Unterschied rührt daher, dass der König in zeitlicher Abfolge als Erster auftritt und ab sofort vor allen anderen kommt. Das wurde von uns so bestimmt. Und so wird es bestimmt stimmen. Mehr ist da nicht. Wollen Sie das neueste Orakel hören? Nein, wollen Sie nicht. Sie haben an dem gestrigen noch zu kauen, welches sich heute schon einmal nicht bewahrheitet hat. Habe ich mir gedacht. Ist auch nicht nötig. Wehe. Warum sollten wir etwas wissen, wo Wissen nichts nützt und nichts bringt und sinnlos ist und überhaupt? Ach, wären wir nie gekommen. Aber jetzt sind wir nun mal da und füllen die Plätze und brüllen und opfern und gewalttätigen. Denn irgendwie tätig sollte jeder sein. Das nützt deinem Körper, anderen Körpern aber leider nicht. Wer führt uns an? Den anderen Anführer kennen wir und wollen wir nicht. Den, den wir wollen, kriegen wir nicht. Der Denker will den Führer führen, hat ihn aber irgendwo auf halber Strecke verloren, weil er ein Signal, das alle Völker gehört haben, nur er nicht, übersehen hat. Verloren an einem Ort, wo er nichts verloren hatte, der arme Denker. Das wäre sowieso nicht gegangen. Ein Geist ist selbst gegangen. Er ist beleidigt, dass er nicht führen darf, wo er doch eigens diesen Führerschein... Allerdings nicht den für Lastwagen. ...diesen Führerschein gemacht hat und jetzt ist er selbst eine Last für den Führer. Oje, das wollte er nicht. Er ist viel mehr... Nein, er ist nicht viel mehr. Er ist der, der immer vom Führer angeführt wird. Also umgekehrt. Das Denken fällt in sich zusammen, ohne dass der Denker es gemerkt hat. Und wenn er es braucht, dann hat er es nicht. Es funktioniert nicht richtig. Auf dem Garantieschein war das falsche Datum eingetragen. Den Schuh ziehen wir uns nicht an. Der muss auch erst eingetragen werden. So. Und der Denker ist jetzt schon kaputt, bevor wir ihn anhören konnten. Den blinden Seher kann man hingegen schon führen. Er braucht das geradezu. Ohne Führer schafft der Seher es nicht, dass er nichts sieht. Genau. Natürlich sieht er nichts. Das ist halt seine Natur, nichts zu sehen, wie wir alle nichts sehen. Wer also sollte ihn führen, bis er seine Gemeinheiten losgeworden ist? Ich sehe schon. Ich sehe es natürlich nicht. Ich sehe es, aber auf eine verinnerlichte Weise, mit Augen, welche nach innen strahlen. Dieser Mann besitzt die Wahrheit. Die ein Geheimnis ist? Die kein Geheimnis ist. Wir haben sie schon längst erfahren und leider falsch weitergegeben. Jedenfalls nicht so, wie wir sie erfahren und auch nicht kapiert haben. Wir haben noch keinen Führerschein. Wir haben nur die Auflagen, die unser Bett schützen, damit es nicht unter uns durchgeht und damit wir in der Nacht zu Hause bleiben und Gewalt gegen unsere Liebsten ausüben können, wie Medea. Da gehe ich aber schon wieder von mir aus. Was ich nicht sollte. Und Kinder sind mir gar nicht erst geliefert worden. Amazon behauptet, sie seien im Lager verloren gegangen. Ist mir recht. Ach, ich hab ja einen Schein. Ich habe den Lappen. Mit dem kann ich das Vorzimmer, das Bad, das Klo und den Küchentisch putzen. Mit ein und demselben. Hätte ich jetzt ganz vergessen. Wir haben es ja gleich gewusst, dass wir es wissen. Was auch immer. Und nützt uns das was? Und haben wir blinde Seher dafür gebraucht? Nein. Also eins weiß ich jetzt schon. Dieser Mann hat keinen Verwandten umgebracht. Das wissen wir mit Sicherheit. Die sind noch alle da und stehen vor den Kameras, aufgereiht wie Hunde in der Hundeschule. Nicht. Die muss man erst anschreien. Und das sehe ich dem Seher... Nein, dem nicht. Das sehe ich dem König schon von Weitem an. Es ist völlig unmöglich, dass er seine Mutter geheiratet hat. Sie wäre ihm viel zu alt und hässlich. Die würde er nicht anfassen. Was behauptet diese Frau da? Dass er sie angefasst hätte? Das hätte er nie getan. Sieht ja jeder, dass die nicht seine Kragenweite und sogar tot und zudem noch verwandt mit ihm ist. Das hat er nicht nötig. Geheiratet werden immer nur Jüngere und Schönere. Die erkennt man überall sofort. Dafür brauchen wir keinen Seher und bezahlen ihn auch nicht dafür, dass er sagt, was er erfahren hat. Was wir jedoch alle schon längst wissen. Und uns im Gesichtsbuch jederzeit anschauen können. Die dazu passende Wahrheit werden Sie noch kennenlernen. Die werden Sie hören. Vielleicht nicht von mir. Sogar sicher nicht von mir, denn ich kenne sie nicht. Ich habe sie einmal gekannt, als sie noch so klein war, aber jetzt haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Hören werden Sie sie auf alle Fälle. Sie werden hören, wie die Wahrheit umfällt, da keiner sie gestützt und immer nur geschmäht hat. Sehen werden Sie sie nicht mehr können, denn Sie werden blind sein. Und nicht einmal Ihre Blindheit wird auf Ihrem Mist gewachsen. Sie wird Ihnen zugefügt worden sein. Was? Sie wollen genauso eine Blindheit, wie der Seher eine hat? Nur in einer anderen Farbe? Haben wir nicht. Der König hat alle Blindheit aufgekauft, weil er deren Vorteile gesehen hat. Einem Blinden glaubt man alles. Er kann ja nicht lügen, weil er die Wahrheit nie kennenlernt. Stammt dies alles aus seinem Hirn? Oder ist das die Erfindung eines anderen? Der Blinde glaubt, dass die Wahrheit Macht und Kraft besitzt. Das stellt er sich so vor, weil er der Einzige ist, der ausspricht, was Sache ist. Und ins Elend gestoßen werden wir sowieso alle. So. Und der König erschlägt den Seher, damit er, the King, selber blind werden kann. Damit er endlich der einzige Blinde sein kann. Sogar die Blindheit gönnt er keinem anderen. Keine Stimme gönnt er einem anderen. Er stimmt selbst sein Lied an und zwitschert es hinaus. Mehr als 100 Mal die Stunde. Er hat ja auch was zu sagen. Dann, wenn der König es ausspricht, ist es total egal, was er sieht oder sagt. Es stimmt auf alle Fälle. Wenn der König blind ist, was wollen dann Sie sehen, wenn schon der König nicht sieht? Da gibt's nichts mehr zu sehen. Er hat schon alles gesehen. Er hat sich alles angeschaut und dann entschieden. Warum also überhaupt blind werden? Das zahlt sich ja gar nicht aus. Das wird einem zwar in kleiner Münze ausgezahlt vom Schicksal. Doch wenn Sie Ihre Auszüge betrachten? Nein, nicht die Anzüge natürlich. Die Auszüge. Nachdem Sie aus Ihrem Haus ausgezogen sind, kriegen Sie ja immer noch Ihre Kontoauszüge. An welche Adresse auch immer. Wenn Sie also Ihre Auszüge betrachten, dann merken Sie, das Schicksal nimmt kein Bargeld. Das will drahtlose Bezahlung. Also ist es bloß Schein. Wo sind denn die ganzen Scheine hingekommen? Ja, das ist ein Geldschein, doch er geltet jetzt nicht mehr. Nein, die vielen Münzen meine ich, die zumindest nach viel aussahen. Die gelten aber auch nicht. Die schon gar nicht. Was? Alle blind? Der König blind und seine Untertanen, alle? Der Seher auch blind? Wer sieht denn da noch was in diesem Staat, der so viele beherrscht? Alle Länder beherrscht, nach Belieben, wofür sie ihn nicht lieben. Das ist ihm aber egal. Die einen schiebt er ab. Die anderen schiebt er dorthin, wo er sie braucht. Die nächsten lässt er gar nicht mehr herein. Andere wieder schiebt er vor, damit er es nicht gewesen sein wird. Es wird einem schon gesagt und auf Bildern gezeigt, wer wer ist. Aber wenn man sie nicht sieht, können sie da nicht ein anderer sein? Was weiß ein Blinder, wie ich? Also ich finde, eine blinde Seherin ist schon eine bemerkenswerte Wandlung von Sehen zu Wissen, ohne je gesehen zu haben. Das ist mein Schicksal. Egal, Sie müssen alle raus, dann kommen wir dran. Geduldig stellen wir uns dumm an. Der König will es so. Aber er will unvorhersehbar sein. Wie sagt er es? Wie immer besser als ich. Niemand wird uns je berühren. Anrühren? Erreichen? Da möchte ich mich anschließen, weil ich so unvorhersehbar bin und schon selber mit dem Löffel sehen kann. Ans Messer traue ich mich noch nicht. Das hat schon ganz andere geblendet als mich. Bin eher eine Blenderin. Weshalb? Deshalb. Das sagt er. Aber alle werden wir sagen, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Es gibt dann keine mehr, die nicht an die Geburt des Herrschers glauben, mit der das Verhängnis überhaupt erst angefangen hat. Aber daran kann er sich nicht erinnern. Er kann sich an seine Geburt, auf welche furchtbare Dinge folgten, nicht erinnern. Darauf basiert unser Leben, dass wir uns nicht erinnern werden können. Auch der Schutz der Umgebung wird verschwinden. Der des Ungeborenen wird kommen. Die Mauer an der riesigen Grenze. Nein, beide riesig, Mauer wie Grenze. Diese Mauer wird aus Heidelberger Zement, dem besten der Welt. Weil er so nach Bildung, nein, nach Bindung lächelt. Diese Mauer wird erstehen. So viel steht fest. Wasser und Schotter dazu. Ja, Kalk auch. Womit wollen Sie sonst die vielen Leichen bedecken? Schon haben wir sie, die Mauer. Größer als wir sie uns vorstellen können. Sie wird geboren werden, damit die anderen nicht mehr geboren werden können. Jedenfalls nicht bei uns. Wir sind ein Amerikaner. Wir sind ein Amerikaner. Jetzt aber nicht mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein und er wird dazu noch versperrt sein. Das werden wir Ihnen versauen oder im Rio Grande eintränken. Das werden wir Ihnen eintränken. Und das Geld dafür, das wir nicht ausgeben werden, weil der Nachbar es ausgeben wird müssen, werden wir unseren Veteranen geben, die für uns so hart gekämpft und trotzdem verloren haben. Die Idioten! Die kriegen es jedenfalls. Sie kriegen ihr Geld, ob sie es verdient haben oder nicht. Verdient haben sie es nicht. Weil sie so stark verwundet wurden. Die haben nicht gefragt, was ihr Land für sie tun kann. Sie haben es für ihr Land getan. Die haben sich verwunden lassen, die Tölpel. Wie soll man mit solchen Leuten Krieg führen, wenn die sich dauernd verwunden lassen? Der König wird ihnen zeigen, wie es geht und wo es lang geht. Der wird alle verklagen, aber wirklich alle. Wenn aber eine andere klagt, dann wir natürlich auch. Wissen aber nicht, warum. Wir werden, was uns versichert worden ist, nicht glauben und Schluss damit machen. Wir werden auch mit der Versicherung selbst Schluss machen. Mit allem werden wir aufhören. Egal, was es ist. Mit etwas anderem werden wir beginnen. Egal, was es ist. Und egal, wie viel Zeit über die Geschehnisse hinweg eilen wird, die wir noch bestimmen müssen, sonst wissen die Geschehnisse ja nicht, wo sie geschehen sollen. Und es wird friedenbringende Einmütigkeit herrschen, in Gestalt des mutigen, einzigen, alleinigen Herrschers. Ab jetzt, Marsch, zum Positiven. Die Kinder werden aber vielleicht mitversichert werden. Das versichert der König uns eigenmächtig und mächtig. Und warum? Weil ich es sage. Ich bin aber nicht ich. Ich habe keinen Sohn. Kein Sohn wird durch den König sterben. Der König wird kein Sohn sein, der selber stirbt. Ich weiß nicht. Sie haben drei Wege zur Auswahl. Suchen Sie sich einen aus, dann gebären Sie in Ruhe. Nein, in Unruhe gebären sie den Erlöser. Dann binden sie ihm die Füße zusammen und werfen ihn... Schauen Sie, so macht man das. Sie nehmen ihn an den Füßen wie eine Handtasche am Henkel, nicht wahr? Und dann gehen sie mit ihm in ein unwegsames Gebirge... Mein Gott, da ist keins, dann suchen sie halt eins. Was soll denn daran wieder so schwierig sein, auf Wehrlose, denen die Hände gebunden sind, ja die Füße jetzt auch hinzuschlagen? Was ist das Problem? Was sagen Sie? Sie werden nicht zum Mörder Ihrer Kinder? Es sind zu viele und einige brauchen Sie noch zum Regieren, denn über die eigenen Kinder kann man immer regieren, die kann man unter seine Fuchtel nehmen. Was aber machen wir mit dem Rest, den restlichen Unmündigen? Ich würde ja sagen, besser kein Mund als keine Augen, was mich betrifft zumindest. Ja, auch die Tochter, auch die wird dirigiert und abreagiert. Die sogar ganz besonders. Wir müssen sie nicht stehlen. Wir wissen, woher wir sie nehmen. Wir haben sie ja schon. Da ist sie ja! Man greift in sie hinein und sie herrscht einen an. Die lässt sich nichts gefallen. Also lassen Sie sie doch. Von der haben Sie nichts zu befürchten. Oder war es umgekehrt? Hatte sie was von ihnen zu befürchten? Der Vater vom Kind, diesfalls eine Tochter. Daher stimmt sowieso nichts, was gesagt worden ist vom blinden Sänger. Nein, Seher. Also der Vater sagt zu diesem Seher, du bist schuld, Herr. Und der Seher antwortet, du bist schuld. Das nennt man ein Unentschieden. Das Äußerste, was wir im Fußball zu erreichen vermögen. Da steht sie also, die Tochter, und hört den Urteilsspruch und klimpert mit ihrem Armreif. Sie ist nicht arm, sie ist reich. Es müsste eigentlich armreich heißen. Wann werde ich endlich mit diesem Blödsinn der Worte aufhören? Die stehen da am Rednerpult, weigern sich aber, was zu sagen. Bitte, ich muss doch auch ein bisschen Spaß haben beim Schreiben. Das verstehen Sie sicher. Ich bediene ja keine Kreissäge, die unermessliches Leid erzeugen kann. Ich habe keine Bretter. Was? Diese da? Diese Bretter sind schief, sogar für einen Sarg zu schief. Egal wie dick sie sind unbrauchbar, weil da überall Blut ist. Aber wir waren bei der Tochter. Nein, die lässt uns ja nicht. Und obwohl sie gebenedeit ist unter den Weibern, hat eine Tochter überhaupt keine Handlungsfreiheit. Bitte, sie hat eine Freiheit. So viel, wie man ihr gibt. Aber Handlungsfreiheit hat sie nicht. Bitte, sie kann eine Handlung haben oder setzen. Sie kann auch frei sein. Mir wäre lieber, sie wäre es nicht und würde weiter ihre Armreifen vertreiben, die nicht bei ihr bleiben sollen. Aber sie kann nicht handeln. Kann sie nicht? Die bringt den Vater garantiert nicht um. Hat ja gar nicht das Zeug dazu. Die Väter haben jeden Grund, das Schlimmste von ihren Söhnen anzunehmen. Von diesen aber nicht. Nein, auch von der Tochter nicht. Das Schlimmste müssen andere tun. Der König ist nicht nackt. Er ist blind. Wer hätte gedacht, dass ein blinder Blender, der sich alles selbst zugefügt hat, auch die Verblendung, dass so einer außer seinem blonden Haar und den allzeit breiten Banken, die von ihm schon oft einen Haarschnitt verpasst bekommen haben, sogar einen besseren als seinen eigenen, dass so einer überhaupt Gegner hat. Was macht er, dass er keine Gegner hat? Ein König braucht Gegner, er wächst an ihnen. Es schienen ja zuerst alle seine Gegner zu sein. Das war unser Fehler, unsere Täuschung. Zu denken, wir wären schon alle. Wo alle sind, gibt stets noch mehr von denen. Und alle sind nicht wir. Und alle sind wir nicht. Jeder von uns lehnt ihn ab. Das kennt der König schon. Aber er glaubt es nicht. Und ich kenne nur solche, die ihn ablehnen. Jeder in unserem Umkreis, also diejenigen, die ich kenne, jeder glaubt, er sei fähig, die Gewalt zu bewältigen, die jetzt kommt. Oder nicht kommt. Oder gleich von ihm kommt. Von wo denn sonst? Gut so. Endlich wird eine Revolution gemacht. Die brauchen wir schon lang. Sonst würden sie ja ab sofort noch 50 Jahre schlafen. Revolution? Man weiß es derzeit nicht. Wir hören noch des Königs Versprechen und werden sie ihn nicht halten lassen. Wir werden sie ihm noch heiß aus den Händen reißen. Er wird auf die Frauen Acht geben, sagt er, weil er Respekt vor ihnen hat. Frauen für ihn! Er fasst nach dem, was er soeben hörte. Frau? Ah! Verwirrt ist mein Geist. Erschüttert mein Herz. Was soll ich, ein geschiedener Mann, denn machen? Es gibt ja so viele Frauen. Gut, du bist jetzt die Einzige. Doch die anderen sind auch immer alle griffbereit, damit man auf ihnen schöne Melodien spielen kann. Auf ihrem Griffbrett. Wir machen niemals Ferien, wenn wir König sind. Und wir nehmen kein Geld dafür. Und wir wohnen überhaupt ganz woanders, damit man uns nicht findet. Dort ist der Thron, aber dort springen wir nicht. Dort brüten wir nur Unheil aus. Das ist überhaupt das Beste. Wir nehmen gar kein Geld. Das Geld dafür haben wir schon. Und wenn die Bank es hat, muss sie es hergeben. Dann wieder muss sie auf vieles verzichten. So ist das mit den Banken. Einmal unten. Einmal oben. Damit wir zu ihnen hinaufschauen müssen. Wir bringen diese Frau ins Gefängnis. Unsere Gegnerin. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Vielleicht nicht das Letzte, aber für sie wird es das Letzte sein, was sie von uns zu sehen bekommen wird. Eine verschlossene Tür, vor der die Wächter stehen, damit sie nicht wieder rauskommt. Allerdings fragt doch keiner nach ihr. Vergessen wir sie. Sie kann unsere Legitimität jetzt nicht mehr schwächen. Das ist gelaufen. Es wurde von viel, doch nicht zu viel Volk entschieden. Vielen Dank, dass Sie sich so entschieden für den König ausgesprochen haben. Da muss er nicht mehr viel sagen. Der König kann nicht gut werden, ohne seine bösartigen Seiten zu verlieren. Welche von Ihnen dreht er uns jetzt zu? Zu den Syrern. Wer soll denn das sein? Ich sagte Syrer. Nicht Syrissa? Der Mann kann das einfach nicht auseinanderhalten. Wendet er sich den Störern zu, die wir erst nicht hinein und dann nicht mehr hinauslassen? Wie den Russen? Den wollen wir nicht. Und dennoch ist er da. Wo? Also den Russen wollen wir schon. Andere Russen vielleicht nicht. Wollen wir ihn etwa doch? Wollen wir sie alle? Keine Ahnung. Da habe ich etwas falsch verstanden, glaube ich. Also die Störe... Nein, die nicht. Die Störer, die noch draußen sind, dürfen nicht rein. Und die drinnen sind, die müssen raus. Von mir aus ins offene Meer, in das sie hineinfallen und ausgeräumt werden. Aber wer räumt danach das Meer von ihnen? Den wimmernden Nichtschwimmern, die alles versauen? Das sieht ihnen ähnlich. Allerdings freuen sich die Fische. Ja, so stimmt's irgendwie. Genau muss es nicht sein. Unbestimmt wie eine Pflanze bin ich selbst, bevor man mir ein Instrument ansetzt, das ich nicht mehr spielen kann. Ich setze die Sehersprüche jetzt fort. Oder ich mache vielleicht etwas ganz anderes. Was meinen Sie? Die Sehersprüche sind schon lang festgesetzt. Ihre Folien werden jetzt an die Wand projiziert. Ich weiß aber nicht, wie man das macht. Warum also soll ich sie aufschreiben, wenn ich doch nicht weiß, wie ich sie Ihnen zukommen lassen kann? Ach so, dort stehen sie ja schon längst. Nicht dort, wo Sie schauen. Nicht am Fußboden. Der ist nur abgetreten von Ihrem Leben, das Ihnen sagt, Sie sollten längst selber abgetreten sein. Nein, auf die Wand müssen Sie schauen. Dort wird etwas hingeworfen, dort stehen sie schon. Dorthin haben sich die flüchtigen Elektronen geflüchtet. Auf allen anderen Flächen hingen Bilder. Die blöden Sprüche. Sie müssen nicht erst angenagelt werden. Sie können ganz von alleine stehen und sogar gehen. Und sie kleben jetzt, je nachdem, genau wie wir es wollen und was wir von ihnen wollen. Wir brauchen keine Seher. Wir haben ein Netz, in dem sich jeder verfängt, der blind hineingreift. Das Netz zeigt einem seine Grenzen, welche in seiner Grenzenlosigkeit liegen. Überall ist es schon gewesen, wohin sie auch geschaut haben, was ihre Verwandten so machen, die sie jederzeit anrufen könnten. Besser nicht. Greifen Sie zu. Das dürfen Sie nicht versäumen. Das dürfen Sie sich aber nicht wie die Speichen eines Rades vorstellen, das Ihnen die Hand zertrümmert, wenn Sie reingreifen. Eher wie ein Licht. Es sind dieselben oder ursprüngliche oder gleich ursprüngliche Teilchen jetzt fest bei der Arbeit und drehen das Licht auf und wieder ab, ganz wie sie wollen. Der Kühlschrank bestellt von sich aus das Katzenfutter, von mir aus. Das ist das Besorgende bestellen, denn er besorgt es auch gleich selbst. Sehr praktisch. Dieser Kühlschrank sieht mehr als Sie. Was nützt also das Licht dem Blinden? Es ist wie in die Luft greifen. Kein Widerstand, aber alles da, alles schon da. Kein blinder Seher nötig. Die Geräte arbeiten alle von allein. Wozu einen Seher bestellen oder ein Seher, eine Seherin gar selber sein? Noch dazu, wo eh alle blind sind. Unter Blinden kann kein blinder König sein. Er glaubt es nur, der blinde König. Welcher ohnehin das Netz oder Teile von ihm, ja, lieber bloß Teile, vom Netz abdrehen möchte. Die Blinden sind alle gleich, zumindest bis zur gleichen Feier, wie sie das jüngste Gericht nennen. Da können sie sich dann gegenseitig auf die Schulter klopfen, falls sie sie finden, dass sie es überstanden haben. Da wird etwas gesagt, sofort dann sein Gegenteil, welches nahtlos daran anschließt. Alles ist wahr, was gesagt wird. Das heißt, alles ist wahr und alles ist falsch. Was brauchen wir noch Seher? Wir brauchen sie nicht. Wir können schon selber fernsehen oder anderen ins Netz gehen. Wir können schon ganz alleine die Ferne bedienen. Dort werden wir es endlich bequem haben. Sie sagen uns, und das war schon immer so, Sie sagen uns, Sie sind schuld. Aber er ist schuldiger. Sie sind Schuldner. Er ist schuldiger. Der Blinde spricht zu den Blinden. Das Netz ist nur zur Orientierung gespannt. damit keiner über den Rand der Klippe stürzt. Wenn man die Hälfte davon abdreht, kann es zu einer Katastrophe kommen, falls sich darin noch Menschen aufgehalten haben sollten. Zum Beispiel ein paar hundert polnische Bauarbeiter ohne Helme. Mit wären sie zu teuer gewesen. Vorschlaghämmer hatten sie. Diesen Vorschlag konnten sie nicht ablehnen. Es mit ohne zu machen, dann ist es billiger. Blödsinn! Umgekehrt! Teurer! Aber das ist doch schon alles umgekehrt worden. Nichts ist rausgefallen. Und da ist also ein Loch entstanden? Da fehlt was. Wird aber sicher bald zugebaut werden. Das hat er ausgeschaltet, damit er nicht selbst ausgeschaltet wird. Aber jenseits davon breitet es sich ja auch aus. Die Unordnung breitet sich aus, denn bei einem Netz fällt vieles durch die Maschen, dass man dann darunter zusammenkehren muss. Vielleicht weiß der König das noch nicht, dass er die eine Hälfte, seine Hälfte, nicht so einfach ausschalten kann. Nein, weil Sie fragen. Er ist entweder eine Null oder der Erste. Beides zusammen geht nicht zusammen. Im Jenseits haben Sie dieses Netz nicht. Dort werden Sie nicht gehalten. Dort werden Sie höchstens aufgehalten und dürfen nicht weiter. Da wartet immer einer an der Pforte. Wer wohl heute Dienst hat? Wird er streng sein? Oh je. So wie diese Sirdakis oder wie die heißen, werden dann auch Sie eintrudeln. Langsam schiebt das Heer der mit Geld Gesegneten, welche Vorrang und Vortritt haben. Nein, sie treten immer nach hinten aus. Die schieben sich also voran, auf die anderen wartet das Nadelöhr. Die sind aber zu blind, um den Faden einzufädeln, die Verdammten. Na, im Himmel sind die Andern. Sie drängen jetzt ein bisschen, weil an der Pforte ein Umstandskrämer sitzt und auf die Grundsteuern drückt und auf Offenlegung von irgendwas besteht, sonst wird der König keiner. Na schön, offenbart er sich halt. Er offenbart, dass er so wenig verdient hat, dass es nicht der Rede wert ist. In dem Jahr hab sogar ich mehr verdient. Der Pförtner in seiner Livree. Nachthemd, Pyjama. Der Pförtner spricht, dass ein Rechtsstreit nur schaden kann und wer gekauft hat, schafft an. Die Syros, waren wir bei denen? Nein, zum Glück nicht. Wir sind ja auch nicht im Himmel, wie Sie vielleicht angenommen haben und wie ich ursprünglich behauptet habe, sondern am Bezirksgericht. Die Gyros, na, die Syrten, die sind ja überhaupt Spezialisten der Flucht. Die wissen von vornherein schon, wo sie sich anstellen müssen, damit sie schneller drankommen. Sie haben dafür eine App geladen. Auf allen Wegen kommen sie daher. Sie kommen auch überall hin, wo sie fotografiert und abgedrückt werden. Oder wie dieser Feuerwehrmann, der mir gerade einfällt. Mir sollte aber nichts mehr einfallen, sonst wird das hier zu lang. Der Feuerwehrmann also mit seinem total entstellten, zernarbten Gesicht, der auf der anderen Seite immer wieder aus dem Netz entfernt wird. Ihn seines Aussehens wegen zu beschuldigen, ist Frevel, ist ein Skandal, auch wenn der Mann sein volles Gesichtsfeld noch hat, denn blind wie der König ist er nicht, er schaut nur furchterregend aus, so dass er immer wieder aus dem Buch der Gesichter und damit der Geschichte entfernt wird, obwohl er nichts dafür kann, dass er so entsetzlich zugerichtet wurde. Aber es tut uns leid, er hat eben kein Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen könnte. Zumindest keins, das er zeigen dürfte. Er hat es verloren. So wie der dauernd aus dem Netz entfernt wird, obwohl er doch eigens dafür reingestellt wurde, dass er kein Gesicht hat, ist sein Anblick einem Sehenden nicht zumutbar. Dem Seher vielleicht schon. Der sieht ihn ja nicht. Unseliger, mich um ein Gebrest zu höhnen, um das gar bald ein jeder dich verhöhnt. Oh, das ist ja so gemein. Das ist ja so gemein, sagt der König, der noch ziemlich vollständig ist. Außer den Augen und seinen Bankkonten, die sind sein Problem. Er sieht nichts, muss sie allerdings auch nichts anschauen. Der Körper des Königs ist vollständig, also fast. Bloß funktioniert nicht alles. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, sage es aber ungefähr noch 100 Mal. Also nützen Sie den Halt, den Sie hier vom Netz bekommen. Zumindest in Ihrer Hälfte. Nützen Sie, was geht, solange Sie noch können und Ihr Gesicht noch nicht von Weltenbränden und Ihr Körper nicht von Obstbränden vernichtet ist. Dann wissen auch die Blinden, wohin sie müssen und was sie sehen sollen, aber nicht können. Wir werden alle jetzt an den Abgrund geführt und dürfen hineinschauen. Alle außer eben diesen augenlosen, folgenlosen Blinden, die natürlich jemandem folgen müssen. Sie wissen sonst nicht, wohin. Wir sollten aber auch nicht hineinfallen in dieses bodenlose Loch, in das dereinst ein neuer Wolkenkratzer hineingestellt werden soll. Nein, der steht ja schon da, um die Schande des Alten auszulöschen. In dem Loch wurde also etwas aufgestellt? Die Kellergeschosse rechnen wir dann weg. Jetzt gibt es kein Zurück mehr und kein Halten. Er sagt: Aha, ich enthülle jetzt auch noch die Wahrheit. Natürlich nicht die über mich, aber über alle anderen. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Wer mir folgt, ist okay. Wer nicht, ist nicht okay. Der ist gefeuert und kann jetzt selber Brände anfachen oder sich vom Feuer verzehren lassen, ganz wie er will. Der König muss den Übergangenen nur Luft zuführen. Das erledigt er alles mit links. Die Luft muss nicht einmal heiß sein. Das wird sie erst. Nur ich sage die Wahrheit. Ich allein. Ich bin legitimiert worden. Hier ist mein Königsausweis. Der schon die längste Zeit gefälscht wird. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist er echt. Jetzt ist er wahr geworden. Gewählt ist gewählt. Ich erlaube nicht, dass ein anderer König wird. Ich aber will es irgendwie auch nicht sein. Das habe ich nicht nötig. Oh, mein Gott, jetzt hat ein Erdrutsch den halben Golfplatz in den Pazifik befördert. Moment, nein, es war nur das 18. Loch. Eine halbe Milliarde soll der Platz wert sein? Na schön von mir aus. Das sagen wir der staunenden Öffentlichkeit. Den Grundsteuerbehörden sagen wir das nicht. Da müssen Sie den halben Bundesstaat dazu rechnen, damit dieser Platz so teuer wird. Falls der nicht auch noch abrutscht, dann kommt's hin. Ich erlaube ja nicht einmal, dass jemand anderer mehr Stimmen hat als ich. Denn bei mir stimmt einfach alles. Nichts anderes als alles stimmt. Und die Leute sollen sich darüber freuen dürfen. So, hier steht es geschrieben und dort auch. Ich wurde erwählt, die anderen nicht. Die Frau speziell nicht. Und hier stehe auch ich. Ich muss meinen Ausweis ja bereithalten und vorweisen, obwohl mich jeder kennt, damit man mich nicht des Landes verweist. Was zum Beispiel ich vorhabe. Aber nicht mit mir. Das ist nämlich das Nächste, was kommt. Die Leute werden mitsamt ihrem bescheidenen religiösen Denken und ihrem noch bescheideneren Wissen einfach davongejagt. Ja, Sie haben recht. Ich beurteile die Dinge von so hoher Warte aus, dass mich einer runterschmeißen sollte. Vielleicht passiert das ja noch. Denn ich spreche zu oft ungefragt und bin dann überfragt, was ich mir nicht anmerken lasse. Ich selbst merke mir ja auch nichts. Das antworte ich immer, wenn ich nach dem Nettowert meines Vermögens gefragt werde. Habe ich mich da an die Wahrheit gehalten? An irgendwas habe ich mich schon angehalten. Weiß aber nicht mehr, was das war. Ich versuche, wenn es nicht anders geht, mich an die Wahrheit zu halten. Doch wie soll man sich an etwas halten, das ständig schwankt? Das Vermögen schwankt, es steigt und fällt mit den Finanzmärkten, mit dem Klima, mit den herrschenden Gefühlen, mit den eigenen Gefühlen. Wie soll man sich da an was halten, das man nicht findet, weil man es gar nicht kennt? Wie soll man wissen, wo die Wahrheit ist, wenn man sie noch nie gesehen hat? Wie soll man sie erkennen? Soll ich sie etwa suchen? Ich habe wirklich Besseres zu tun. Und der König spricht, wenn auch nicht die Wahrheit. Ich werde höchstens eine Anmerkung im Buch der Geschichte sein. Aber eine fette. Also eine fett gedruckte. In diesem Menschen hier ist das Böse und das Gute verkörpert. Das sage ich Ihnen. Das gilt für jeden. Doch sein Körper gefällt mir nicht. Ist aber für sein Euter auch wieder nicht so schlecht. Der König war zuerst böse und dann war er wieder gut mit uns. Das wechselt bei ihm. Nur seine blütenweiße Weste wechselt er nie. Kein Wunder, dass sie so ausschaut. Der Denker schreibt ihm zu, dass er der Verursacher von Gewalt gewesen sei. In seinem ersten Leben, in dem er noch unter den Menschen geweilt hat. Jetzt wurde er abgehoben. Ich meine, er ist jetzt abgehoben. Wir wollten ihn hier haben und dann werden wir ihn nicht mehr hier haben wollen. Das ist mein Trugschluss, denn er ist immer noch da. Falls er jedoch ebenfalls mit Gewalt ausgestoßen werden wird, keine Ahnung, wer das tun soll, werden wir selbst mit der Gewalt Freundschaft geschlossen haben. Kennengelernt haben wir sie dann schon. Sie wird uns immer besser gefallen. Sie wird uns vertraut sein. Dafür wird niemand sonst uns mehr vertrauen. Noch sind wir aber nicht so weit, seine Lebensführung zu untersuchen. Wir versuchen es. Wir sehen ja nur, was er uns zeigt. Vielleicht werden wir ihn auch nie wieder los. Ich denke, das wäre ganz in seinem Sinn. Und was in seinem Sinn ist, das geschieht. Doch wenn es soweit ist, sobald er vielleicht doch ausgestoßen wird von uns und der gesamten Menschheit, von der keiner gewillt wäre, derart langwierige Ermittlungen über sich ergehen zu lassen, die eh nichts nützen und die er persönlich beenden wird, dann wird er weiter in Ruhe und Fröhlichkeit in seinem Bademantel, den er gar nicht hat, herumgehen, im einzigen Haus, das ihm nicht gehört, ja, auch sammeln wird er sich manchmal. Denn das Sammeln ist seine ganze Freude. Er wird also seine Verluste machen wollen, denke ich mir. Gewinnend war er nur als König. Jetzt wird er wieder ein Verlustiger sein. Nur Verluste. Nichts für Verluste. Denn Verluste aus Immo-Attraktivitäten, nein, Aktivitäten, wenn die das Einkommen aus anderen Quellen, welche die Golfplätze unterspülen, was sie nicht sollten, ich meine die Quellen, nicht die Golfplätze, auf denen sollte man eher spielen, was will ich sagen? Weiß es schon wieder nicht, weiß es schon nicht mehr. Also, wenn die Verluste die Quellen, die woanders nicht so üppig gesprudelt sind, übersteigen mit ihren kleinen Gummistiefeln, dann, ja dann. Dürfen die Immobesitzer, die Könige in ihrem Bereich, die dürfen dann, angeführt vom König, ein Einkommen melden, das unter Null liegt. Ergebnis, keine Steuern. Warum sage ich das überhaupt? Das ist überall auf der Welt so. Wenn die Verluste die Einkünfte übersteigen, dann ist man eine Null und aus. Der König, ja. Was wollte ich sagen? Wird er uns zuerst als eine Art Erlöser erscheinen? Aber dann werden wir ihn wieder freilassen. Er lösen. Damit er seine Erlöse verbergen kann, besser als derzeit. Ja. Ja. Der König. Na, da bin ich aber gespannt, wie das Netz und wie das Zwitscher und das Gesichtsbuch, in dem es die vielen schönen Fotos gibt. Darunter leider keins von mir. Wie die das alles aufnehmen werden. Gut, denn das Buch nimmt alles und jeden auf. Und der nimmt dann wieder andere auf. Klick, klick, klick. So ist dieses Buch groß geworden und wächst noch immer. Niemand muss den König mehr anschauen. Es genügen seine Fotos dort, wo wir leben. Er lebt lieber woanders. Und es genügt sein Gezwitscher. Vögeln tut aber anders. Häuser hat er nun wirklich genug. Na schön. Die Wahrheit habe ich nur gepachtet, nicht gekauft. Womit denn, da ich nur Verluste mache? Da ist es besser, König zu sein als Bettler. Ich habe derzeit so viele Schulden bei den Banken. Die kann kein Viehtreiber mehr eintreiben. Kein deutscher Viehtreiber. Denn es ist ja auch die Deutsche Bank, wo wir sie erzeugt haben. Halt, German! All right! Die Deutsche, bei der ich diese riesigen Schulden habe, oh je! Aber wenn ich wieder flüssig bin, werde ich die Wahrheit kaufen oder leasen, je nachdem, was günstiger ist. Ich werde sie, wie alles, auf Kredit kaufen und auch selber Versprechen machen. Denn Kredit ist ein Verbrechen. Ein Versprechen auf noch mehr. Die Schulden leiste ich mir dann auch noch. Und die werde ich mir auch leisten können. Und hohe Aufwendungen sind auch nötig, bis man null verdient hat. Das ist ja mühsam. Aufwendungen, was für ein Aufwand. Die müssen ja gesammelt werden. Aufwendungen werden immer größer. Abwendungen auch. Die Menschen wenden sich von so einem aber nicht ab. Ganz im Gegenteil. Egal, es kommt immer eine Null raus. Einnahmen null. Sagt er, denn der König kann sich alles leisten, auch null Einnahmen. Sagen wir, damit ein Schuh draus wird. Einnahmen minus null. Und seine geringste Sorge dabei sind seine Schulden. Die Vermehrung von Geld wird von ihm nicht als unnatürlich betrachtet. Von keinem von uns, der gern mehr davon hätte. Damals hat es begonnen. Wann bitte? Damals, wann auch immer. Damals hat es begonnen, dass Geld nie dort war, wo es sein sollte, sondern herumgewandert ist und sich nach neuen Herrchen umgeschaut hat. Der König hat das Geld. Gut so, das macht ihn unabhängig. Ein großer Vorteil. Nun, deshalb haben wir ihn gewählt. Und Gott hat ihn auch dafür erwählt. Er war ein Ausgelesener. Das ging relativ schnell. Nein, ein Auserlesener natürlich. Er bewirkt, dass die Menschen, die es noch haben und nicht satt haben, ihr Leben in die Hand nehmen können. Doch es ist fremdes Leben. Sie haben ein fremdes Menschenkind mitgenommen. Und jetzt sind sie zwischen seinen Schenkeln. Diese Steuererklärung trägt unsere Unterschrift. Doch wir sind es nicht. Wir waren es nicht. Das Menschenkind, das Sie zum Beispiel da jetzt in der Hand halten, war es auch nicht. Gott, ist das hässlich. Das kann unmöglich unseres sein. Das kann unmöglich unsere Unterschrift sein. Wir haben diese Steuererklärung nie erstellt. Die muss der König selbst untergestellt haben unter seinem Dach, wo er mit verschiedenen Herren eingeht. Ein- und ausgeht. O Herr, ich bin nicht würdig. Und auch der Kreditgeber freut sich nicht, wenn ihm wieder was ausfällt. Er müsste eigentlich dafür entschädigt werden, dass er dieses Geld vielleicht hätte besser investieren können. In was anderes. Hätte er nur früher gewusst, was er nie gewusst hat. Beim Friseur stehen sie schon an, die Banken. Der König hat ihnen die Adresse gegeben. Die stehen an. Sie haben den König so oft gefragt, weil er eben so attraktiv ist, wo sie einen so günstigen Haarschnitt bekommen können. Einen ähnlichen wie er. Den Rest? Welchen Rest? Egal, irgendwas muss doch übrig bleiben. Den Rest geben sie dann ihm. Das ist der Tribut, den man dem König schuldet. Man schuldet ihm immer was. Er schuldet uns nichts. Er schuldet der Deutschen was. Sieg Heil! Man muss groß sein und groß denken können. Schuldner können sogar eingesperrt werden. Aber erstmal helfen wir den Menschen. Das ist das Wichtigste. Wir helfen ihnen, Schulden überhaupt erst zu machen. Und auch der König ist nicht leer ausgegangen. Es ist sich ausgegangen, dass er König wurde. Dass er es werden konnte, was keiner von ihm gedacht hätte. Ist es nicht egal, wofür er das Geld verwendet, das er sich geborgt hat? Nein, es ist nicht egal. Aber was soll man machen? Die Aufwendungen sind sehr aufwendig, beruhen aber nicht auf Tatsachen. Er hat, wie gesagt, dieses wunderbare, riesige Haus gebaut. Mitten hinein in die Mitte von irgendwo, dem einzigen Ort, den es gibt. allerdings nicht für seine Wähler, die überall sind. Hauptsache woanders. Sie werden noch erkennen, wie gut das für sie ist. Und jetzt schuldet er uns sein Leben. Das haben viele Eigenheimbesitzer so gemacht. Schulden und Abmarsch! Bevor wir es aber nehmen können, sein Leben, nimmt er unseres. Unser Leben wird in ein Vakuum gesaugt, das entsteht, wenn nichts mehr für uns übrig und alles auf der anderen Seite ist, wo feiste Ärsche die Wippe beschweren. Und während wir uns noch selber beschweren, weil wir nichts mehr haben, über das wir uns beschweren könnten, werden wir schon in die Luft geschleudert und dann abgesaugt wie ungeliebte Embryonen, deren Stammzellen keiner braucht, deren Stamm aber dennoch nicht aussterben wird. Im Gegenteil. Wir werden immer mehr. Je ärmer, desto mehr. Und andere sollen folgen. Eigentlich müssten die Menschen immer weniger werden. Doch sie werden immer mehr, haben aber immer weniger. Ich begehre auch Steuerentlastung. Warum gibt sie mir keiner? Um ihr kleines Kapital erleichtert, gehen auf ihrer Seite viel mehr Menschen auf die Wippe drauf. Die ersten fallen schon wieder runter, obwohl die Wippe sich seit Urzeiten nicht mehr bewegt hat. Glauben Sie ja nicht, die ginge einmal rauf, einmal runter. Es geht nur immer weiter nach unten. Und dort bleiben sie dann auch. Dort sind sie schon so lang, dass sie beginnen, sich häuslich einzurichten, obwohl sie gar kein Haus mehr haben. Und die Wahl haben sie auch nicht. Obwohl sie brav gewählt haben. Das alles findet nicht in der Ewigkeit statt, wie Sie vielleicht denken. Das findet hier statt, hier oder woanders, wo ich noch nie war. Ich spreche um den heißen Brei herum, weil ich mir schon so oft den Mund verbrannt habe. Irgendwann habe ich es mir gemerkt, dass das System ewig ist und dass wir uns der Gnade der Gerichte anvertrauen müssen, die nie die Jüngsten sind. Sonst hätten wir endlich Ruhe vor ihnen. Zumindest dann, wenn wir nichts mehr haben. Der König hat auch nichts. Und schauen Sie, was er draus gemacht hat. Einen Palast. Unzählige Paläste. Also zählen kann man sich schon. Das hat nie ein Ende. Sonst wäre dieses Gericht schließlich doch das Jüngste. Was wir daran merken würden, dass keins mehr nachkommt mit all den Akten. Dafür sind dann aber wir nicht mehr die Jüngsten. Wie? Was? Erlauben Sie mir bitte, aus nichts Geld zu machen. Dann werde ich persönlich alles lösen, was noch verbunden ist. Und alles verbinden, was noch getrennt ist. Wüste? Genau. Da können Sie nicht einmal ein Sandkorn vom anderen trennen. Und Verluste können Sie dort in unbeschränkter Höhe machen. Das merkt keiner. Kosten? Tut sie das aber auch nichts. Der König zeigt jetzt sein Gesicht. Echt? Das ist er? Wahr ist es nicht, will sagen. Es ist nicht sein wahres Gesicht. Nichts ist wahr, was er zeigt. Es ist nur geborgt, wird aber niemals zurückgegeben. Sie sehen es schon, ich noch nicht. Es ist dasselbe wie auf seinem Königsfrauausweis, mit dem er überall hineinkommt. Ja, gern auch in die Frauen. In jedes Haus mittels eines Bildschirms oder eines Displays. Einfach überall kommt der rein. Und dann sagt er, wem er heute ein Leid antun möchte und wem morgen und übermorgen. Er sagt, derzeit. Aber das kann sich rasch ändern. Da kommt noch was. Ich will weder Ihnen noch Ihnen. Er zeigt zweimal in die Luft. Da ist aber keiner. Ich will weder Ihnen noch Ihnen ein Leid antun. Was? Zum Mörder meines Vaters werden? Nie im Leben. Der ist doch schon lange tot. Und wenn ich einen anderen umbringen will, geht das keinen was an. Und wenn ich mit Menschen befreundet bin, die schon viele umgebracht haben, geht das keinen was an. Den König kratzt das nicht. Ja, ich bin zwar starrsinnig und darf aus niemandem entstanden sein. Darauf bestehe ich. Sonst wäre ich nicht König geworden, nicht wahr? Also, meinen Vater, welcher mir etwas für den Anfang gab, will ich nicht verleugnen. Die anderen alle schon. Aber eine Hausgeburt, nein, eine Selbstgeburt, also nein, das wäre Starrsinn. Und den sehe ich derzeit nicht. Den Vater umbringen? Das glauben wir jetzt aber nicht. Wie? Nein! Sie müssen das glauben, denn hier steht es. Und zwar auch schon sehr lange. Ein Wunder, dass es überhaupt noch stehen kann. Der Vater steht nicht hier. Ihn töten? Niemals würde ich das tun. Außerdem ist er sowieso schon tot. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Ich würde niemals etwas tun, das nicht schon getan und von Immobilienprofis ausprobiert worden ist. Ich würde es höchstens besser machen. Echt? Ist das wahr? Oder darf nur kein anderer wissen darum? Durchaus darf jeder es wissen. Auch Sie. Sie müssen glauben, dass die alle noch am Leben sind. Die Söhne, die Töchter, Sie selbst, der Vater. Sich mit der eigenen Mutter zu mischen, ist dann nur noch eine angenehme Draufgabe, wenn der Vater einmal weg und die Mutter frei geworden ist. Schade, dass die schon so alt ist. Ja, der König vermischt sich lieber mit einer oder mehreren Jüngeren. Damit bricht er, mit der linken Hand, auch den Mythos. Er bricht alles ab, ja. Auch mit der rechten Hand. Die ist stärker. Marmor, Stein, Eisen, Beton. Alles bricht er, was ihm in die Hände fällt. Den Rest brechen seine polnischen Bauarbeiter mit Hämmern ab. Ich sage das ohne Hemme, denn es ist so unglaublich, dass niemand es glauben würde. Die wurden faktisch nicht oder kaum bezahlt. Der König flüchtet immer unter schrillem Geschrei, wenn er was zahlen soll. Dort drüben stehen Sie. Und auf diesem Foto hier, ja, schauen Sie auf diesen winzigen Schirm. Für Ihr Haupt wäre er zu klein, wie die Helme für die Polen am Bau. Deshalb kriegen Sie auch keine. Ich wische mal drüber, damit es mir nicht entwischt. Es soll nicht verschwinden, sondern kommen. Und auf dem dort können Sie sich selbst und Sie besichtigen. Ich frage mich allerdings, womit? Mit Ihren blinden Augen? So was sehen die immer. Da sind sie plötzlich ganz scharf drauf, blind oder nicht. Aber dort drüben steht ein ganz anderer. Der ist wie alle und sagt, er sei auch ein Seher. Natürlich ebenfalls blind. Gehört sich so. Das können Sie von seinem Konto abbuchen. Seine Augen sind bereits von der Steuer abgeschrieben. Er selbst hat sich abgesetzt. Er hat sich selbst abgesetzt? Nicht als König, aber er hat sich niedergesetzt und dann ist er wieder aufgestanden. Ihr Menschengeschlechter, Achtung, euer Leben, wie muss ich es gleich dem Nichts doch erachten? Sagt der König. Hoffentlich verdiene ich dieses Jahr wieder so wenig, wie ich höre, einen symbolischen Dollar, dass sich nichts ausgeht, was die Finanz betrifft, dass es wie immer null ist. Wenn ich ihn so anschaue, keinen preise ich selig auf Erden als ihn. Das ist der Schluss, den ich ziehe, den auch andere ziehen. Nur keine Sorge, hier ist noch nicht Schluss. Das glaube ich, dass Sie sich das wünschen. Ich wünsche mir auch eine Menge, kriege aber nichts. Bei mir war noch nie irgendwo Schluss. Da müsste ich ja einem Wahn verfallen, würde ich das glauben. Du König, ja du, der du über alles Maß zielend trotzdem trafst, der du es geschafft hast und dich bemächtigen durftest des Glücks der Macht. Und jetzt willst du sie nicht? Gibst sie anderen? Die sollen sich jetzt die Arbeit machen? Alle arbeiten, nur du nicht. Du gibst die Macht anderen? Im Kreis stehen sie um dich herum. Der eine schreibt hier was, der andere dort. Sie haben den Wunsch, sich mitzuteilen. Und hier stehe ich. Nein, Keine Jungfrau, aber mit gekrümmten Klauen. Ich Sprüchesängerin, Sprücheklopferin. Passen Sie auf, sonst trifft sie das noch, was ich vorhin abgeklopft habe, damit diese schöne Statue entsteht, statt mit Vorschlaghämmern ruiniert zu werden. Es muss immer zerstört werden, damit ein Hochhaus aufgebaut werden kann. Das ist ja ziemlich groß. Meinem Land wollte ich damit helfen, Ballast abzuwerfen. Aber bitte, wenn nicht, dann nicht. Ich, Jungfrau, ich wollte doch auch nur helfen und das Lied weitertragen. Nein, Jungfrau nicht, aber alles andere stimmt. Ehrenwort. Oder war es ein Gott, der mich, die falsche Jungfrau, vom Feld genommen hat? Mich, die wahre Königin? Bloß weiß es keiner? Nein, kein Gott. Der hat gewollt, dass dieser Herrscher jetzt über Theben herrscht, ausgerechnet. Eben, aber Theben ist es nicht. Vielleicht ein modernes Theben. Macht nichts. Kein Gott, an den ich eh nicht glauben würde, hat das gewollt. Das können Sie mir ruhig glauben. Na, dann glauben Sie halt, wem Sie glauben wollten, und machen Sie einen Papierverlust. Nein, das Papier ist eh da. Ich werde Sie an Ihrem Verlust nicht hindern. Oh Gott, das Opfer kriegt die Krise. Der Opferkult ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Die Seher sehen jeder etwas anderes, das ist bedenklich. Aber denken muss ja keiner, bloß weil er nicht sehen kann. Er hat andere Organe, die er beschauen kann, woanders. Es sind nicht seine. Natürlich nicht. Das hier sind jedoch seine Häuser, natürlich. Jetzt hat der König schon wieder eins gekauft, denn Häuser sind sein Leben. Sein Unterhalt. Seine Unterhaltung. Falls Casinos drinnen sind. Verzieht sich die Zahlung. Was nicht bedeutet, dass sie gar nicht kommt und wegbleibt. Sie kommt nur, wie üblich, zu spät. Dann wird eine Hypothek eingetragen. Wenn er zahlt, der Herr König, dann wird nichts eingetragen. Akzeptiert. In Ordnung. So machen wir's. Der König haftet. Er haftet? Nein, sagen wir, er hängt an seinem Besitz, an jedem Einzelnen. Auch wenn er ihn fast gratis bekommen hat, so ist er doch was wert. Die Banken werden's wissen, wie viel. So, König, da haben Sie 10 Millionen. Das sind 2 mehr als der Kaufpreis. Ich würde das mehr als kulant nennen. Das ist Gottes Werk. Des Teufels Beitrag sind 2.800 Dollar in bar. Immerhin. Er spottet des Preises, den er bezahlt hat. Ja, er hat gut spotten. Das ist ein wunderbares Haus und so billig. Allein die Einrichtung ist schon so viel. Ach, sogar noch mehr wert. Ja, aber die Erhaltung. Die Erhaltung ist so teuer, barmt der Herr, wenn er ans Steuerrad soll, an das jeder Mensch gekettet ist für den Fall, dass er untergeht. Was für Vertrauen steht ihm rechtens bei seinen Angaben zu? Angeberei ist hier fehl am Platz. Man sollte eher weniger als mehr angeben. Da hat der König nun so viel Geld von der Bank erhalten und jammert über den Erhalt, über die Erhaltung, die mehr ausmacht, als das ganze Graffel wert ist. Ach was, dass ihr Menschenkinder euch nicht schämt. Aber warum sollen wir uns schämen? Er hat ja keinen Brand gestiftet und keinen Mord bezahlt. Und so haben wir ihn im Vollbesitz unserer Kräfte erwählt. Er uns aber nicht. Er scheint nun doch König werden zu wollen, nachdem er uns angeschaut hat. Den Führerschein für seine Häuser legt er erstmal zurück und nimmt sich das Ganze. Der Gewinner nimmt sich das Ganze. Die Banken schauen durch ihre durchsichtigen Finger, die so dünn geworden sind, weil sie so hungern müssen. Vom König keine Krume. Da verlassen eher Menschen ihre Äcker, als dass der König was zahlt, das er gekauft hat. Schämen Sie sich. Ich habe keine Ahnung, wen ich meine. Warum sollen wir uns schämen, sagen die Kinder. Das Schlimme, das ihren Stamm betreffen wird, sehen sie nicht. Jeder sieht und jeder sagt etwas anderes. Ich meine, er schaut nach innen. Nach außen geht ja nicht. Und er sagt etwas anderes, jeder etwas anderes. Ich sage, der König wird fallen. Aber nur, weil er es will und wenn er es will. Er wird alles aufgeben und nur noch König sein, weil er es will. Er wird nichts aufgeben und trotzdem König werden. Er wollte wissen, ob er das kann, König werden. Auch um den Preis von Augenlicht und Taschenlampe. Doch nach außen zu strahlen ersetzt nicht die Sehkraft, welche nötig ist, um hunderte Schönheitsköniginnen auf ihren Gehalt hin zu überprüfen. An der ist nichts dran. An der auch nicht. Die dort ist viel zu fett. Eine geht. Mehrere gehen. Der König bleibt. Also fürs Herrschen zumindest wäre sie schon gut, die Kraft des Sehens. Die Kraft des Wortes ist ihm nicht gegeben. Außer am Telefon, wo er als ein anderer spricht, mit einem fremden Namen. Er wird auch ohne Augen nur mit seiner Stimme herrschen und noch viele, viele andere Stimmen dazu bekommen. Er sieht alles, auch augenlos. Ja, sprechen tut er auch. Er wirbt um unsere Stimmen, weil seine Stimme gar nicht seine ist. So braucht er eben unsere. Er muss gewählt werden, sonst sieht er keine Zukunft. Sonst sieht er die Zukunft nicht. Ihr Menschengeschlechter, ach, euer Leben, wie ist es doch nichts? Das Nichts steht's für mich. Nichts, hierher. Nichts, bitte kommen. Und dann sagen sie sogar noch etwas anderes als das, was sie gesehen haben, die Blinden. Und keiner wagt es zu widersprechen. Die behaupten dies und dann das, jeder was anderes. Denn sie konnten es ja nicht sehen. Und daher konnten sie es auch nicht kommen sehen und sich in Ruhe einigen. Es wird nämlich in der Zukunft stattfinden, die jetzt stattfindet. Morgen aber auch. Alles ist Zukunft. Und heute ist schon bald zu Ende. Es ist immer dasselbe. Ein und dasselbe. Es wird überhaupt keine Zukunft stattfinden, glaube ich. Jawohl, das glaube ich. In diesem Nichts besteht die Auszeichnung für ein Lebenswerk. Die kann er sich an einen Nagel oder an andere Menschen hängen. Der König. Der König. Der König. Der Kini. Der König. Der König. Der König. Das Land wacht jetzt endlich auf. Es ist nicht mehr das Land der Weißen. Es ist gespalten, wie nie zuvor. Wo bitte ist diese Spalte? Hineinfallen wollen wir auch wieder nicht. Wir wollen entweder hier oder dort, rechts oder links vom Spalt sein und hineinschauen und uns fürchten. Dort ist es schwarz. Es wird immer schwärzer. Das Land gehört uns nicht mehr. Es gehört den Weißen nicht mehr. Schrecklich. Wem gehört's denn dann? Ich weiß es nicht. Es sind zu viele, ich kann es nicht überblicken. Hoffen wir, dass genug Beton geliefert wird, bevor wir pleite sind. Sagt der König. Also, dass das Haus fertig ist, bevor wir zahlungsunfähig sind. Sagt der König. Andere Türme sind gefallen, obwohl sie ausbezahlt waren. Sagt der König. Dieser Turm soll entstehen, bevor es sich nicht mehr auszahlt. Dass er ausbezahlt wird. Ja, wirklich. Der Sieg des Königs ist die erste gute Nachricht seit Jahrhunderten. Sagen wir seit geraumer Zeit. Ach, wo ist er denn jetzt wieder hin, der Herrscher? Wir finden ihn derzeit nicht, doch wir finden ihn super. USA! USA! Ein paar Schritte noch, dann sehen Sie die Zukunft für Blinde. Da ist sie ja schon. Wir mussten gar nicht so genau schauen. Wir hätten es sofort gesehen. Die für Seher befindet sich immer hinter ihnen. Denn die Seher können sich nur schwer orientieren, wohin sie blicken sollen. Obwohl sie Augen im Kopf haben. Sie wissen dafür nicht, wo vorne ist. Sie sind völlig desorientiert, obwohl sie Organe für Sehen haben. An den Scheinwerfern, die vorne an ihnen angebracht sind und ihnen die Zukunft erleuchten, könnten sie es aber erkennen, wenn sie wollten. Wohin das alles führen wird, und sie brauchen, anders als die armen Blinden, keinen Führer, bekommen aber einen. Sie haben vorausgesehen, dass bald ein anderer auf dem Thron sitzen würde? Das hätte ich Ihnen gleich sagen können. An ihnen vorbei ist die neue Zeit gezogen, die bei ihrer Geburt schon verzogen war. Ihre Adresse ist uns aber bekannt. Nehmen Sie Kontakt auf, schnell. Die neue Zeit hat bereits angefangen. Beeilen Sie sich, sonst gibt's keinen Einlass mehr. Und dennoch, hinter den toten Augen der Seher und hinter den Rücklichtern der Sehenden und der Fernseher, wo sich die Nationen verflechten und ich mittendrin, ich bin dort mit allen anderen eingesperrt. Dort könnte sich etwas abspielen, das kein Spiel mehr ist. Die müssen sich dauernd umdrehen, die Seher, was ihnen nichts nützt. Wie der Engel der Geschichte. Der immer dran kommt, wenn mir nichts mehr einfällt. Wenn sie ihm eine kleben wollen, müssen sie einen Briefumschlag kaufen, der auch wirklich klebt, und ihn abschlecken und abschicken. Oder auch nicht. Sie haben die Wahl. Und dem Engel kommen sie dann nicht mal in die Nähe, wenn sie das Geschick ihres Landes nicht mitbestimmen wollen. Nehmen Sie doch diesen Herrscher. Der ist geschickt. Wenn auch nicht vom Himmel. Der ist zwar nicht blind, doch sehr schreckhaft, dass ihm die Kredite fälliggestellt werden. Was aber nie passiert. Sonst würden etliche Banken schreiend in die Baugrube stürzen. Und er schaut grundsätzlich immer in die falsche Richtung. Dorthin, wo sie nicht sind. Dabei hat er bei ihnen gar keine Schulden. Sie wären das nicht wert, dass er sich bei ihnen verschuldet. Sie haben ja auch nichts zu geben als ihre Stimme. Aber gerade eine und auch mehrere Stimmen hat er selbst. Mehrere Stimmen unter verschiedenen Namen. Dann, wenn er telefoniert, um etwas zu erreichen, was er als Mensch nicht erreichen könnte. Ja, und die Uneinsichtigen müssen sowieso noch etwas warten. Für die haben wir ein Spezialprogramm, eine Art Vorhölle. Danach glauben sie alles, weil sie es eingesehen haben. Alles eingesehen haben. Außer der Steuererklärung des Königs. Auf der steht aber nichts drauf. Ich meine, dort steht, dass nichts herauskommt. Nein, dort steht, dass keine Steuerpflicht besteht. Pflicht ohnehin nicht. Aber steuern würde das Land trotzdem. Steuern, nicht besteuern. Der König hat keine Pflichten. Er hat immer nur Recht. Am Königsweg von Elfriede Jelinek, Teil 1. Mit Thomas Albus, Peter Brombacher, Katja Bürkle, Helga Fellerer, Christian Gaul, Mechthild Grossmann, Johannes Herschmann, Christoph Jablonka, Johannes Silberschneider, Katrin von Steinburg, Sebastian Weber, David Zimmerschied sowie Elfriede Jelinek. Musik: Sven-Oke Johansson. Ton und Technik: Michael Krogmann, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Karl Bruckmeier. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion: Herbert Kapfer.